Versuchen war groß, mir die Dankbarkeit des Vorsitzenden zu erwerben, indem ich nicht hier auftrete. Aber nachdem alle Vorredner so kurz gewesen sind, ich finde die Gefahr, dass wir mit der Papierpause fertig werden können, dann wird sie wieder böse werden. Die Kommission für Neuere Geschichte Österreichs ist wieder von einem Außenseiter der österreichischen Geschichtswissenschaft angeregt worden. Sie sind nichts Süden raus, weil mehr verwenden sich den Außenseiter. Nicht zuletzt darin, dass er nur mit dem Kranz tätig war. Und er kannte, dass er mit seinen Ideen einer solchen Schaffung einer Institution für die Erforschung der Archive nur dann sich durchsetzen kann, wenn er sich an eine Wiener Institution anhängen würde. Und daher hat er im Jahr 1896 sich an den damaligen Vorstand des Instituts für die Geschichtsforschung gewandt, ob der diese Idee einer solchen Kommission zu gründen nicht aufnehmen und beim Ministerium durchsetzen könnte. Das ist gelungen. Und die Kommission für neue Geschichte wurde gewissermaßen der in die Neuzeit hineinreichende Arm des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Bis in die Gegenwart hinein, in den Vorgänger, war der Vorsitzende der Kommission immer ein Absolvent des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, meine einzige Ausnahme war, ich selber bin auch ein Absolvent des Instituts für Geschichtsforschung, und die Mitarbeiter des der Kommission waren ebenfalls immer Absolventen des Instituts für Geschichtsforschung. In gewisser Hinsicht war die Kommission ein Instrument, um jüngere Forscher nach der Beendigung ihres Institutskurses für einige Zeit durch Forschungsvorhaben weiter zu finanzieren, sodass sie bei der Wissenschaft bleiben können. Das ist in alle Mitarbeiter der Kommission, fast alle Mitarbeiter, und letztendlich gegen unsere Universitätskarriere relativ hoch aufgestiegen. Die Kommission hat ihre finanziellen Schwierigkeiten von Anfang an, die wenig dadurch überwunden worden sind, dass der erste langjährige Vorsitzende der Fürst Lichtenstein war, der mit seiner eigenen Meinung auch die Tätigkeit der Kommission unterstützt hat. Nicht historisch, sondern nur diplomatisch. In der Zwischenkriegszeit, in dem kleinen Österreich, hat die Kommission finanzielle Schwierigkeiten, das gleiche nach 1945. Trotzdem ist es gelungen, die verschiedenen Forschungsarbeiten die Kommission hatte immer die Bemühungen gehabt, der frühen Neuzeit ein besonderes Gewicht zu finden. Und in der heutigen Gegenwart sieht die Kommission für neue Geschichte hier eine besondere Aufgabe. Die Forschungssituation in Österreich ist jetzt dadurch gekennzeichnet, dass es zwei große Aspekte, Instrumente der Forschung gibt. Auf der einen Seite der mächtige Amboss der mittelalterlichen Forschung, wie es im Institut für österreichische Geschichtsforschung verankert ist. Und zum anderen der zum Teil recht brutale Hammer der österreichischen Zeitgeschichte und österreichischer historischer Kulturpolitik. Und zwischen diesen beiden, dem Amboss und dem Hammer, versucht die Kommission für neue Geschichte Österreich mit bescheidener Entwicklung, die Notwendigkeit der Befassung mit der Zeit von 1500 bis 1900 in den Vordergrund zu rücken. Die Kommission hat unauffällige Forschungsunternehmen, die gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen werden, die Fortsetzung der Habsburg-Korrespondenz, die Korrespondenz des Ferdinands I., wir denken auch, dass das in 1600 vorzuführen, wir sind dabei, warum nicht, nachdem die Tagebücher des Käfen für eine lange Zeit ein Forschungsprojekt gewesen und dann abgeschlossen wurden, die Tagebücher des Grafen Zinzendorf herauszugeben. Wir nehmen eine Reihe von Dokumenten zur Geschichte des 19. Jahrhunderts bearbeitet. Im Augenblick sind die Tagebücher Helfers Gegenstand der Forschung. Und wir planen in einer gewissen Form, dass doch allgemein sehr bekannte und geachtete Werke dafür Herausgabe der diplomatischen Akten der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges, Österreich-Ungarn ausdrücklich zurückzuführen in die Zeit von 1867 herauf bis 1900. Eine der Aufgaben sehen wir nach wie vor darin, dass die Kommission den jüngeren Forschern Möglichkeiten geben soll, eine Art Überbrückung zu sein zwischen der Absolvierung ihres Studiums bzw. des Instituts und des Eintritts in eine wissenschaftliche Karriere.